Marabu Flashback, Thema Sprechstelle, die fünfte, mit Fischer und Göbel. Kein Flashback ohne Bowie, diesmal am Anfang. Genau, hier ist der Meister mit Ashes to Ashes. Wunderbare Sprechstelle, David Bowie, Ashes to Ashes. Der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Sprechstellen in der Musik. Das ist unser Beitrag zur Musikwissenschaft. Weiter mit Starship, We Built the City. Das gibt es noch im Formatradio, dort weniger zu hören. Davor Shakespeare Sisters mit I Don't Care. Through the room. sitting and shocked upon the rocking horse of a wave. Said the laureate, this meat's of course as sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any Hottentot without remorse. For the mink, said she, and the drinks you can see are hot as any Hottentot. They make the goods for me. Hot as any Hottentot. And not the goods for me. I don't care if you talk about me. Alternative Oldieshow, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer und Frank Gül. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Rocks, the city that never sleeps. My Cody plays the bomba. Listen to the radio. Starship Rebuild This City. Wenn man im Auto sitzt und das so nebenher hört, kommt man möglicherweise gar nicht auf die Sprechstelle, aber sie ist da, wir haben sie bemerkt und gespielt. Ein interessantes Beispiel für eine Sprechstelle kommt jetzt. Es wird gesungen und im Hintergrund leise gesprochen. Hört es euch an auf Tipau, Heart and Soul, ein großer Hit in den 80er Jahren. Something in the moonlight catches my eye. The shadow of a lover goes dancing by. Looking for a little bit of love to grow. So give me love, give me heart and soul. You never let me cross to the other side now. I'm tied to the hope that you will somehow. Heart on the heels of something more. But I lost your love, heart and soul. The tear in my heart as you walk on by. Marabu Flashback zum Thema Sprechstellen waren das Tipau aus den 80er Jahren Heart and Soul. Sprechstellen findet man ja vor allem eher in älteren Musikstücken, aber nicht nur. Radio Marabu gräbt sich Woche für Woche durch einen Stapel Neuveröffentlichungen und da haben wir doch tatsächlich neulich etwas entdeckt. Einen aktuellen Titel, der die Technik von Tipau im Prinzip zitiert. Wir nennen es zitiert. Wolf Alice, Don't Delete the Kisses. Wallace, und damit sind wir bei der zweiten wiederkehrenden Rubrik im Marabu-Flashback. Brecht hat recht. Denn wo der Glaube 1000 Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Nicht bei uns, denn im Marabu-Flashback zum Thema Sprechstellen in der Popmusik gibt es weder Glaube noch Zweifel, nur Wissen. Und wir wissen jetzt eine Sprechstelle in Jürgen Walters Tango für Paul. Ich war die heißeste Nummer im Lokal und doch das kälteste Blatt im ganzen Saal. Und keiner hatte mich je zum zweiten Mal, bis Paul kam, bis Paul kam, der mich nach einem Tango auf die Seite nahm. Darf ich Ihnen an der Bar bitten, sagte er. Und ich fühlte einen Schauer auf der Haut. Und das hat mich auf die Dauer so versaut. Vorher kannte ich noch die gewisse Scham, bis Paul kam, bis Paul kam, der mir beim ersten Tango gleich den Atem nahm. Und wieder kam, meine Damen und Herren, denn da hämmerte die Wirtin an die Wand, weil sie sowas einfach unvorstellbar fand. Aber ich war nichts als Wachs in seiner Hand. Wenn Paul kam, wenn Paul kam und mir den letzten Schleier von der Seele nahm. Wahre Liebe ekelt sich vor nichts, sagte er. Aber eines schönen Tages war's vorbei. Früh um 4 vor der Türe Polizei. Und im Treppenhaus verhallte schrill mein Schrei. Als Paul kam, den sie mit einer Acht in ihr Gewahrsam nahm. Er geht langsam, Posse, sagte er. Und mir blieb nur dieser Schauer auf der Haut. Und das hat mich auf die Dauer so versaut. Kerls am Hals und alle sind sie da. Stell ich mir vor, wie Paul kam und mich beim ersten Tango in den Himmel nahm. Der Marabu Flashback zum Thema Sprechstelle, der fünfte mit Fischer und Göbel. Von Jürgen Walter zu Ljubka Dimitrovska ist es nur ein kleiner Schritt, wie du dich fühlst. Warum fragt jeder uns Frauen, wie alt wir sind? Wollen Sie mir nicht Ihr Geburtsjahr verraten? So wie man oftmals befragt, manch ein kleines Kind. Hier können Sie es ruhig sagen. Obwohl man weiß, dass es unser Geheimnis ist, dass so ein Mann wie Sie gern von uns wüsst. Wie du dich fühlst. Fischer-Solo kommt jetzt ein Göbel-Solo und das führt mich zu den Anfängen meiner Zeit als Radiomoderator zurück. Da durfte ich viele, viele Schlager, vor allem auch deutsche Schlager, ansagen. Ich darf es jetzt wieder im Marabu-Flashback. Zum Thema Sprechstellen gibt es jetzt Howard Carpendale, Nachts, wenn alles schläft. Ihr wisst ja, es ist eine wissenschaftliche Sendung. Da kann man nicht nur nach persönlichen Geschmäckern gehen. Was meinst du bei den Kollegen Wolf Mahn und Kim Merz? Ist das Schlager oder ist das schon Rock? Ich tendiere eher zu Schlager. Wobei wir bei Kim Merz feststellen müssen, das Lied kommt im Original von Willi DeVille, den wir ja verehren. Genau so ist es. Hören wir mal, was der Kim Merz draus gemacht hat. Aber vorher, Wolf Mahn, ich warte auf dich. Morgens, wenn ich die Tür aufschließe, schon lange unterwegs. Dein Kleid hängt leer am Bügel und in der Tasse ist dein letzter Rest vertrockneter Kaffee. Ich weiß, der Tag wird lang. Ich warte auf dich. Aus der Küche scheint die Sonne ins Zimmer. Es ist still. So still, dass die Staubkörner. Die Staubkörner in der Luft stehen bleiben und erfrieren. Wie zu einem Bild. Der Tag wird lang. Ich warte auf dich. Wird der Tag auch lang. Ich warte auf your mother me. Es ist Sperrstunde. In dem kleinen Café. Und am Tisch bei der Tür sitzt eine Dame vor mir, die ich zum ersten Mal sehe. Sie sieht sehr gut aus, doch sie ist nicht allein. Und der Typ neben ihr trinkt ganz lässig sein Bier. Das Leben ist manchmal gemein. Wirklich alles gäbe ich dafür her. Oh, alles gäbe ich dafür her. Ja, alles gäb ich dafür her, wär ich jetzt der Typ neben ihr. Oder noch viel besser, käm die Kleine gleich mit zu mir. Ihr tiefer Blick, mir wird ganz heiß. Denn nun merk ich genau, dass gerade diese Frau von meinen Wünschen weiß. Doch der Typ neben ihr hat es nicht mal geschickt, mein leidenschaftlicher Blick und ihr Lächeln zurück. Zum Glück hat er's noch gar nicht entdeckt. Wirklich alles gäb ich dafür her. Oh, alles gäb ich dafür her. Ja, alles gäb ich dafür her. Wär ich jetzt der Typ neben ihr oder noch viel besser, käm die Kleine gleich mit zu mir. Alles gebe ich dafür her. Ja, alles gebe ich dafür her. Wär ich bloß der Typ neben ihr. Ich weiß genau, ja, alles gebe ich dafür her. Oh, alles gebe ich dafür her. Ja, alles gebe ich dafür her. Wär ich jetzt der Typ neben ihr. Zu dem soeben gehörten Titel zwei Nachträge. Der Künstler Kim Merz war in den 70er Jahren der Vorstandsvorsteher der Art-Rock-Krautrock-Band Wallenstein. Die hat mit Charlene auch einen kleinen Hit. Ja, und zu der sehr kurzen Sprechstelle am Anfang des Titels gibt es noch Folgendes nachzutragen aus wissenschaftlicher Sicht. Diese Sprechstelle ist ja im Original von Mink DeVille, viele werden es erkannt haben, Just to Walk That Little Girl Home nicht enthalten. Und die Coverversion von Kim Merz ist daher in der Unterkategorie zugefügte Sprechstelle aufzuführen. Und somit kommen wir zur nächsten Sprechstelle. Die ist aus einem Stück von Kurt Demmler. Es heißt Schaufenster Familien. In hinter Glas, in kleinen Gruppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Gut in der Kleidung, gut in der Haltung, gut sehen sie aus, das reicht eben schon. Da ist rein nichts zwischen den Puppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Sehen auf ihr Aussehen, sehen auf ihr Ansehen, sehen sich in Glas, das reicht eben schon. Schau, Fensterfamilien, heil ist die Welt, man hat mehr Geld als man braucht und ein Auto, das den Leuten gefällt. Man hat überall hin Beziehung, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fensterfamilien und die Liebe ist lange her. Schau, Fensterfamilien, man hat den Neid der ganzen Stadt gegen sich, weil man lächelt, weil man wirkt jederzeit. Und man kommt an, wo man hinkommt, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fensterfamilien und die Liebe ist lange her. Thank you. tragen sich gut. Schrei niemals auf vor der Welt, wenn man ihnen oder anderen was tut. Da steht das Make-up unzerstörbar, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fensterfamilien, und die Liebe ist lange her. Schau, Fensterfamilien, trennen sich nicht, denn es wird jedes ein hilfloses Stück nur, wo man's vom Ganzen bricht. Zwar wechselt man Dekorationen, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fensterfamilien, und die Liebe ist lange her. Der Familie, nur in der Nacht liegt jedes einzeln für sich, werden Träume auf die Reise gebracht. Träume zu diesem, zu jener, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fenster, Familien, und die Liebe ist lange her. Stehen hinter Glas in kleinen Gruppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn, gut in der Kleidung, gut in der Haltung, gut sehen sie aus, das reicht eben schon. Da ist rein nichts zwischen den Puppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Sehen auf ihr Aussehen, sehen auf ihr Ansehen, sehen sich in Glas. Das reicht eben schon. Schaufensterfamilien, Kurt Demmler. Wir sind ja große Kinofans, Fischer und Göbel. Deswegen jetzt hier im Marabu Flashback zu den Sprechstellen Keimzeit und Kindpop. Am Leben, die Mafia ist tot. Nochmal die Titelmelodie im Morgenrot. Auf der Leinwand schillern die Farben so schön. Ich kann einfach noch nicht nach Hause gehen. Ich bin betrunken vom Kitsch und bitter vor Neid. Frag ich den Regisseur, sagt er, es tut mir leid. Das alles ist doch nur zur Unterhaltung gedacht. Was kann ich dafür, wenn ihr daraus ein Drama macht? Ich behandle diese Nacht, sie hat es nicht verdient. Wie ein Harlekin, der aus einer Puppenkiste grient. Geld hat es dafür noch niemals gegeben. Ich will, wenn es geht, zweimal leben. Jim hat's erwischt, er ging ohne ein Laut. Alles hat ein Ende, ist, was ich nicht glaub. Denn sicher hat sich irgendwo die Ewigkeit verkrochen. Ich lieb dich für immer, hat er ihr versprochen. Egal was kommt, nichts auf der Welt kann uns voneinander trennen. Meine Nachbarin hängt ihre Wäsche auf, schon wieder Morgenrot, gut, ich nehme es in Kauf. Aus Versehen stoß ich gegen einen alten Mann, hätte ich gedacht, weil so ein Streifen alles anrichten kann. Bin noch betrunken vom Kitsch und bitter von Neid, frag ich den Regisseur, sagt er, es tut mir leid. Das alles ist doch nur zur Unterhaltung gedacht. Was kann ich dafür, wenn ihr daraus ein Drama macht? Kindtop von Keimzeit. Mensch, wir haben ja in einem der vergangenen Flashbacks zum Thema Sprechstelle schon mal so eine Hit-Moderation gemacht. Das hatte den Grund, weil es ja auch Hits mit Sprechstellen gab. Jetzt kommt wieder so ein Hit. Madonna La Isla Bonita. Wollen wir das nochmal probieren? Ja, genau. Los, fang mal an. Hey, Frank, weißt du noch, was du 1986 gemacht hast, als Madonna La Isla Bonita in den Charts stand? Ja, Marcel, ich habe es gehasst. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. The young girl with eyes like Bethesda. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea. He called to me, Te dijo, te amo. So fast, tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Alternative Oldie Show, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer, Frank Göbel. I'm a Scatman. Everybody's stirs one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Das war der unvergessene Scatman John mit Scatman. Wunderbare Sprechstimme. Jetzt geht's weiter mit jeder Menge Küssen. Kiss. Charmant 17. Bei der Band sagt man ja auch, die dürfen sich bei den Konzerten nicht zu sehr an die Verstärker heranwagen wegen der künstlichen Hüften. Bei uns ist soweit noch alles okay. Ich brauche zwar demnächst eine neue Brille, damit ich die Moderationstexte lesen kann, aber ansonsten geht alles. Und bei mir kommen die Zähne dran, 4 neue Schneidezähne. Also der Umbau geht auch bei uns voran. Wir haben jetzt noch im Marabu Flashback zu den Sprechstellen Frankie Goes to Hollywood und The Power of Love. I'll protect you from the hooded claw. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire. Tongues of fire, purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy rushing in, rushing inside of me. Sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure.